Zu Beginn des Krieges waren Offiziere so gesucht, dass sie einen auch ohne Abitur nahmen. Nach der Musterung wurde ich also runter nach Mississippi geschickt. In ein Lager, ein paar Meilen außer von Biloxi. Gott, hört sich das einer an. Ha. Die meisten Offiziere waren aus dem Süden. Ich konnte kaum verstehen, was sie redeten. Das waren Studenten aus dem Norden, die dauernd über Bücher diskutierten, von denen ich nie gehört hatte. Am Ende habe ich praktisch nur noch allein da gesessen. In der Armee war damals noch strenge Rassentrennung. Und eines Tages kommt ein Colonel in die Offiziersmesse und fragt nach einem Freiwilligen, um eine schwarze Kompanie in einem Transportbataillon zu befehligen. Natürlich wollte keiner die schwarze Kompanie. Aber Großvater hatte immer schwarze Arbeiter in der Baumschule. Und ich kam gut mit ihnen aus und dachte, vielleicht kann ich wenigstens mit denen reden, und hob also die Hand. Nach 2 Monaten waren wir eine ziemlich scharfe Truppe. Später, im Pazifik, bekamen wir 3 Auszeichnungen von MacArthur. Aber damals war ein brutal heißer Julitag und 8 oder 9 meiner Jungs baten am Ausgang nach Biloxi, um ein Bier zu trinken und ein bisschen rumzulaufen. Ein paar Stunden später kam dann dieser Anruf, dass eine Art Lynchbande sie durch Biloxi jagt und dass ich mich beeilen soll. Der Offizier vom Dienst wollte nichts damit zu tun haben. Ich sag, ich hab doch gar keinen Rang, niemand wird auf mich hören. Aber der ließ mich einfach stehen. Ich schnallte mir also meine Pistole um, nahm einen Jeep und einen Fahrer von der Bereitschaft und wir nichts wie den Highway runter mit Vollgas. Und in Biloxi ist die Hölle los, Haufen Leute rennen rum und schreien. Ich krieg mit Mühe raus, dass ein paar von meinen Jungs irgendwelche weißen Frauen auf der Straße beschimpft hätten. Und jetzt sollten sie alle zusammen gelyncht werden. Plötzlich kommt die aufgebrachte Meute auch schon mit Gebrüll die Hauptstraße runter. Ein 30 meiner Leute mittendrin, manche mit dem Strick um den Hals. Ich versuch, mich zu ihnen durchzukämpfen, aber ich schaff's nicht. Und die sind drauf und dran, sie auf der Stelle zu hängen. Da bin ich auf die Kühlerhaube vom Jeep gesprungen, hab meinen 45er gezogen und in die Luft geschossen. Und alle drehten sich um, sahen zu mir hoch und ich wusste nicht mehr, was ich überhaupt machte. Es war wie in einem Traum und ich brüllte los. Ich bin Offizier der Armee der Vereinigten Staaten. Sie binden jetzt meine Männer los und übergeben sie mir auf der Stelle. Nichts als ein Schnaufen war zu hören, als sie versuchten, sich wieder zu fassen. Da rief ich die Jungs direkt am Namen. Leroy, Richard, Haley! Oh mein Gott, ich konnte es kaum glauben. Einer nach dem anderen gab die Menge frei. Niemand rührte sie an. 3, 4 stiegen in den Jeep. Die anderen legten sich auf den Kühler oder standen auf der Stoßstange. Und so fuhren wir die Hauptstraße rauf und aus der Stadt raus. Zwei von den Jungs waren vor einem Laden stehen geblieben und hatten im Schaufenster so große Damenhüte gesehen und hatten darüber gelacht. Hatten noch nie solche Hüte gesehen und fanden das komisch. Und wie sie sich da so kugeln, kommen 2 Frauen aus dem Laden und denken, sie werden ausgelacht. So hat es angefangen. Oh, Daddy. Ach nein, nein, nein, Liebling. Ich hatte gar keine Zeit nachzudenken. Daddy. Ach, Clara. Bevor ich wusste, was ich tat, stand ich schon da mit der Waffe in der Hand. Mein lieber, lieber Daddy. Sei vorsichtig, Liebling. Ach, meine wunderbare Clara. Ich bin so stolz auf dich. Clara. Tierney, das wird der Gerichtsmediziner sein. Machen Sie auf. Okay. Hernandez. Hernandez. Was? Arbeitet am Kennedy Airport bei Penem. Luis Hernandez. Clara von Arthur Miller. Übersetzung Volker Schlöndorff. Mit Günter Mack als Albert Kroll, Peter Fricke als Kommissar Fein, Katja Teichmann als Clara und Sven-Erik Bechtolf als Tjörni. Ton und Schnitt Johannes Carstens und Jutta Sidden. Regieassistenz Waltraud Heise, Funkfassung und Regie Hans-Gerd Krogmann.